Geschmack. Was ein Brenn so lieblich lacht, und wir bald allein armen, ein altes Buch am Alter macht, dass das mir lasse lesen. Er war fort von der Vogelmeid, der ist mein Meister gewesen. Wandernd flor vom Frost befreit, und wieder kehrt die Sommerzeit. Das einst in langer Winters Nacht, das alte Buch mir kommt gemacht, das alle Land im Wolfsrat, das hört sich hell erklingen im Wald. Der Vogel weiß, dann lernt sich auch das Singen. Was Winter macht, was alles tracht, was wohl heimlich wiesen, was sicher fanges Wunder macht. Wir heimlich voll erschließen, das Rosse tritt beim Waffenritt, das Freien tanzt bei heiteren Fall. Wir sind um Kraft und Laufbau. Wir sind des Lebens höchsten Preis zum Sohn.